Vorspiel. »1851. Crystal Palace in London. The International Exhibition of Industrial Art. Die erste Weltausstellung der Industrie. Das viktorianische Zeitalter auf seinem Gipfel. Die erste Demonstration industrieller Macht. Glaube an den technischen Fortschritt. Nimm deinen Lauf!« Nicht nur England schreitet fort, auch Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Eisenbahnnetz zieht sich durch die Prärie. Stahlwerke werden gegründet, Fabriken gebaut. Auf einem großen Teil des Ausstellungsgeländes von Crystal Palace werden Produkte aus Amerika gezeigt. »1861 gab es dort erst 3 Millionäre. Am Ende des Jahrhunderts waren es schon 3.800. »Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice.« »Wer will nicht teilhaben?« »Am Fortschritt verdienen.« »Sein Glück machen.« »Vom Tellerwäscher zum Millionär.« New housing with more space. Emigranten, Emigranten. Amerika, Amerika. Nordatlantik-Schifffahrt, ein Riesengeschäft. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Lange Jahre über sind in diesem Geschäft die White Star Line in Liverpool und die Werft von Harland & Wolff in Belfast führend. Haben sie doch ein gegenseitiges Abkommen, weder Schiffe von anderen bauen zu lassen, noch Schiffe für andere zu bauen. Das erste Produkt dieses Kartells, die Oceanic, 1871 in Dienst gestellt. Die erste Klassekabinen und der große Salon sind erstmals mittschiffs. Da ist die Vibration der Maschinen am geringsten. Es gibt Promenadendecks, fließend Wasser in den Kabinen und elektrische Klingeln. Stewards und Stewardessen erscheinen auf Knopfdruck. Nach 1900 gerät die Nordatlantik-Schifffahrt in eine Krise. Deutsche Konkurrenz und sinkende Zahl der Immigranten. Der White Star Line und Harland & Wolff geht es schlecht. Aber, oh Lichtblick, neuerdings entdecken die Neureichen als neugierige Touristen die neue Welt. Das neue Programm der White Star Line, noch größer, noch luxuriöser. Im Luxus liegt der Überschuss. An die Arbeit, Harland & Wolff. Und gleich zwei, in zwei Docks bauen. Bitte schön. Eine Olympic und eine Titanic. Aber schnell, an die Arbeit. Es gibt zwar noch keine Pier in den Häfen Amerikas, die groß genug wäre, diese Schiffe anlegen zu lassen. Glücklicherweise gelingt es, einen Regierungsbeschluss zu erwirken, die Chelsea Piers im North Hudson River den Anforderungen entsprechend zu verlängern. Auf Staatskosten, versteht sich. Man who makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the go around, that we're really sure. Als die Olympic am 31. Mai 1911 bereits die Jungfernfahrt antritt, läuft die Titanic gerade erst vom Stapel. 62 Sekunden. Und sie schwimmt. Bruce Ismay, der Präsident der White Star Line, begleitet die Olympic höchstpersönlich auf ihrer Jungfernfahrt. Er entdeckt Kleinigkeiten, die auf dem Schwesterschiff verbesserungswürdig wären. Den Dining Room um etliches größer, bitte. Ebenso die Empfangshalle. Die Promenade auf dem A-Deck durch Glas vor Wind und Wetter schützen. Die Matratzen in den Kabinen bitte dringend härter. Und Zigarrenhalter in die Badezimmer. Elektrische Kartoffelschäler für die Küchen. Ein Swimmingpool. Und bitte? Luxuriösere Teppiche in den großen Salon. Und in das First Class à la carte Restaurant. Außerdem? Zwei zusätzliche erste Klasse Kabinen auf das B-Deck. Mit einer eigenen... Und bitte im elisabethanischen Stil. Holzgetäfelten Promenade. Ach ja, und darüber hinaus? Ein kleines Café im Stil eines Pariser Boulevardcafés. Du, Titanic! Du Größte! Du Luxuriöseste! 270 Meter lang, so hoch wie ein elfgeschossiges Haus. 46.000 Tonnen. Vier Schornsteine, je 6 Meter Durchmesser, je 18 Meter hoch. Drei Anker mit zusammen 31 Tonnen. Ein 100 Tonnen schweres Steuerruder. 8 elektrische Lastkräne. Maschinen mit 50.000 PS. Höchstgeschwindigkeit über 23 Knoten. 4 Passagieraufzüge. Eine Telefonvermittlung mit 50 Anschlüssen. Eine 5 Kilowatt Funkstation. Einige 100 einzelne Heizungseinheiten. Mehrere modern eingerichtete und mechanisierte Küchen. Eine vollständig ausgestattete Sporthalle. Ein türkisches Bad mit Massagemöglichkeiten. Ein Squashcore. Mehrere Büchereien. Ein komplett eingerichteter Operationssaal. Kühlanlagen für Mineralwasser und frische Schnittblumen. Palmenveranden. Frisiersalons. Eine Dunkelkammer für Fotoamateure. Ein Spezialkran zum Verladen von Automobilen. Platz für 163 Passagiere mehr als auf der Olympic. Und alles zusammengehalten von 3 Millionen Nieten. Titanisch. Die Zeitungen bejubeln das Wunderwerk technischen Fortschritts, schwärmen von seiner Vollkommenheit, vom letzten Schrei in Sachen Luxus und Modernität. Die Wall Street nennt das Unternehmen schlicht A Millionaire's Special. Auf zur Jungfernfahrt! Heizt die Kessel! 650 Tonnen Kohle braucht die Titanic pro Tag. Woher nehmen? Die Bergleute streiken. Kohle ist knapp. Woher also Kohle nehmen? Ganz einfach. Überfahrten anderer Schiffe absagen. Kohle und Passagiere umladen. Andere Mannschaften übernehmen. Und? Auf geht's! Titanic stich in See! An Bord 2208 Menschen. 3435 Postsäcke. 6000 Tonnen Kohle. 900 Tonnen Gepäck. Und Proviant, um eine kleine Stadt mehrere Wochen lang zu versorgen. Fünf Tage glänzende Überfahrt. Smooth and easy. Luxus. Am 14. April 1912, 20 Minuten vor Mitternacht, rammt das Schiff einen Eisberg. Um 2.20 Uhr, 2 Stunden und 40 Minuten später, ist es gesunken. 705 Menschen gerettet. 1.503 ertrunken. Die Carpathia nimmt bei Tagesanbruch die Überlebenden in den Rettungsbooten an Bord. Die Kalifornien, ebenfalls zu Hilfe geeilt, sucht die Unglücksstelle ab. Tragödie im Ozean. Größte Schiffskatastrophe der Neuzeit. Luxusdampfer rammt Eisberg. Unsinkbares Schiff im Atlantik gesunken. Keine Rettung für Passagiere. Über 1000 Menschen ertrunken. Schuldfrage noch ungeklärt. Die ersten Meldungen über das Unglück widersprechen sich. Drei Tage danach treffen die Überlebenden in New York ein. Am 21. April beginnt ein Untersuchungsausschuss des amerikanischen Senats, die Ursachen einer der größten Schiffskatastrophen in der Geschichte der Seefahrt durch Befragen der Überlebenden zu klären. Hiermit eröffne ich die Untersuchung, mit welcher der Senat der Vereinigten Staaten von Amerika am 17. April 1912 den hier zusammengetretenen Ausschuss beauftragt hat. Der Antrag lautet wie folgt. Es ist beschlossen, dass der Handelsausschuss oder ein Untersuchungsausschuss desselben hiermit berechtigt und angewiesen ist, die Gründe zu untersuchen, die zum Untergang des Schiffes der White Star Line Titanic führten, welche den Tod von weit über 1000 Menschen zur Folge hatte. Es ist ferner beschlossen, dass besagter Ausschuss oder Unterausschuss ermächtigt ist, Zeugen vorzuladen, Personen und Unterlagen einzuholen, Eide abzunehmen und Beweise zu finden, die notwendig sind, die Verantwortlichkeit für das Unglück zu bestimmen und die im Hinblick auf die Gesetzgebung notwendig sind, um soweit möglich eine Wiederholung eines solchen Desasters zu verhindern. Als ersten Zeugen möchte ich Mr. Lightoller hören. Mr. Lightoller, gehen Sie bitte in den Zeugenstand. Mr. Lightoller, schwören Sie vor diesem Ausschuss, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Sie heißen? Charles Herbert Lightoller. Ihr Wohnsitz? Netley Abbey, Hampshire, England. Wie alt sind Sie? 38 Jahre. Ihr Beruf? Seemann. Wie lange üben Sie diesen Beruf schon aus? 13 Jahre und 3 Monate. Waren Sie diese ganze Zeit über bei der White Star Line? Ja, Sir. Welchen Rang bekleiden Sie? Ich war zweiter Offizier auf der Titanic. Sie sind der zweite Offizier und damit der ranghöchste Offizier, der das Unglück auf der Titanic überlebt hat. Ist das richtig? Ja, Sir, das ist richtig. Wo sind Sie an Bord gegangen, Mr. Lightoller? In Belfast, wo das Schiff gebaut worden ist. Machten Sie die Probefahrt mit? Ja, Sir. Woraus bestand diese? Kreise fahren. Könnten Sie das etwas näher beschreiben? Es ging darum zu sehen, wie sich das Schiff bei verschiedenen Ruderstellungen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten verhält. Wie viele Rettungsboote hatte die Titanic an Bord? 20. Alle vom gleichen Typ? 14 Rettungsboote, 2 Notboote, 4 Faltboote. Alle neu? Ja, vollkommen neu. Wurden die Rettungsboote noch vor der Fahrt nach Southampton getestet? Das ganze Gerät und Zubehör, alles wurde getestet. Wurde während der Reise eine Alle-Mann-Übung abgehalten, bei der jeder auf seinen für ihn bestimmten Posten geht? Nein, Sir. Nein? Nein, Sir. Wann haben Sie das Schiff verlassen? Ich selbst habe das Schiff überhaupt nicht verlassen. Ich wurde von Bord gespült, als es sank. Wissen Sie, wo der Kapitän zu dieser Zeit war? Nein, kann ich nicht sagen. Er hat nicht überlebt. Nein, Sir. Mr. Lightoller, haben Sie geglaubt, dass das Schiff in Gefahr war? Nein, Sir. Sie glaubten nicht, dass der Unfall gefährlich war? Ich glaubte nicht, dass es ernst war. Wie stark war der Aufprall? Man hörte nur einen leichten Stoß und ein reibendes Geräusch. Laut? Nein, ziemlich leise. Wann geschah der Aufprall? Am 14. April, 23.40 Uhr. Wo waren Sie, als der Aufprall geschah? In meiner Koje. Schliefen Sie? Nein, Sir, ich lag auf meinem Bett, aber ich schlief nicht. War Alarm gegeben worden zu diesem Zeitpunkt? Nein, Sir. Was dachten Sie denn, was passiert war? Jedenfalls nichts Gefährliches. Sie wussten aber, dass es einen Zusammenstoß gegeben hatte. Nicht unbedingt einen Zusammenstoß. Aber dass Sie an irgendetwas gestoßen waren, das dachten Sie sich doch, oder? Ja, Sir. Na und? Was vermuteten Sie, was es war? Eis. Wie kamen Sie gerade auf Eis? Das war die natürlichste Erklärung. Hatten Sie denn vorher schon Eis gesehen? Nein, Sir. Ist die Wassertemperatur gemessen worden? Die Wassertemperatur wird alle 2 Stunden gemessen, wenn das Schiff den Hafen verlässt, bis es wieder dahin zurückkehrt. Wissen Sie zuverlässig, dass diese Messungen auch tatsächlich regelmäßig durchgeführt wurden? Sie wurden durchgeführt, ja, Sir. Passagiere erzählten mir, sie hätten gesehen, dass die Leine des Eimers nicht lang genug gewesen wäre, um die Wasseroberfläche zu erreichen. Der Matrose, der dafür verantwortlich war, hätte dann Wasser aus der Wasserleitung gemessen. Ist Ihnen davon etwas bekannt? Nein, Sir. Warum wird die Wassertemperatur gemessen? Das ist so üblich, eine Routinesache. Wie kalt war das Wasser? Ich würde sagen, nicht viel über 0 Grad. Aber wie viel genau, das kann ich nicht sagen. Die Ergebnisse werden mir auch nicht immer mitgeteilt. Sie werden bloß in ein Buch eingetragen. Ach, es ist also nicht üblich, dass Sie die Messergebnisse erfahren? Nein, nur wenn ich danach frage. Und Sie hielten es in dieser Nacht nicht für nötig, sich danach zu erkundigen? Nein, Sir. Sie wussten aber, dass Sie in der Nähe von Eisbergen waren. Wassertemperaturen deuten in keiner Weise auf Eisberge hin, Sir. Danach habe ich Sie nicht gefragt. Ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie wussten, dass Sie in der Nähe von Eisbergen waren. Nein, Sir. Sie wussten nichts von dem Funkspruch der Amerika an die Titanic, der Sie vor Eisbergen warnte? Von der Amerika an die Titanic? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich diese Nachricht gesehen habe. Auch nicht davon gehört? Nein, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das heißt, doch, ich hörte, dass eine Nachricht von einem anderen Schiff bei uns angetroffen war, aber ich kann nicht sagen, ob sie von der Amerika kam. Handelte es sich bei dieser Nachricht um eine Eiswarnung? Ich glaube ja. Schildern Sie uns das etwas genauer, was das für eine Warnung war. Wie gesagt, ich weiß nicht, von welchem Schiff sie kam, aber es hat eine Nachricht gegeben, dass da Eis sein sollte. Zwischen dem 49. und dem 51. Grad westlicher Länge. Sie sagten, Sie hätten die Nachricht nicht direkt erhalten. Wie erfuhren Sie davon? Durch den Kapitän. Um welche Zeit? Gegen 13 Uhr. Wie schnell fuhr das Schiff zu diesem Zeitpunkt? Etwa 21,5 oder 22 Knoten. War das seine schnellste Geschwindigkeit? Ich weiß es nicht, Sir, das kann ich nicht sagen. Haben Sie etwas über den Funkspruch der Kalifornien gehört? Nein, Sir. Das heißt doch, ich habe von einem Funkspruch der Kalifornien gehört. Was war der Inhalt dieses Funkspruchs? Das weiß ich nicht, aber ich vermute, die Kalifornien hatte einen Eisberg gesichtet und wollte uns das mitteilen. Mr. Lightoller, wann war von der Zeit ausgerechnet, als das Unglück geschah, Ihre letzte Wache? Von 18 bis 22 Uhr. Haben Sie während dieser Zeit den Ausguck verstärkt? Nein, Sir. Warum nicht? Ich hielt es nicht für erforderlich. Wie war das Wetter in jener Nacht? Klar und ruhig. Waren Sie in Sorge wegen der Nähe der Eisberge? Nein, Sir. Und deswegen haben Sie es nicht für nötig gehalten, den Ausguck zu verstärken? Ja, Sir. Oder die Geschwindigkeit zu reduzieren? Nein, Sir. Wer hatte die Wache nach Ihnen, als der Aufprall geschah? Mr. Murdoch, der erste Offizier. Mr. Murdoch ist nicht unter den Überlebenden. Nein, Sir. Sprachen Sie mit Mr. Murdoch über die Eisbergsituation, als Sie die Wache übergaben? Nein, Sir. Fragt er nicht danach? Nein, Sir. Mr. Lightoller, wie lange ist das Schiff nach dem Zusammenstoß noch geschwommen? Es sank um 2.20 Uhr am Montag, dem 15. April. Also etwa 2,5 Stunden nach der Kollision. Ja, Sir. Wurden alle Boote zu Wasser gelassen? Ja, alle, bis auf eins, das letzte, das auf dem Dach der Offiziersquartiere verstaut war, Faltboot A. Ist es ein ungewöhnlicher Platz, ein Boot zu verstauen? Nein, Sir. Was geschah mit dem Boot? Es wurde von Bord gespült. Es fiel also als Rettungsboot aus? Zunächst ja. Was heißt das, zunächst ja? Es war das Boot, auf das ich mich retten konnte. Ich denke, das Boot war über Bord gegangen. Ja, Sir, aber als ich später ebenfalls über Bord ging, sah ich das Boot Kiel oben auf dem Wasser liegen und bin darauf zugeschwommen. Waren Sie der Einzige, der das Boot entdeckt hatte? Nicht der Einzige, aber der Erste. Es kamen also noch andere? Ja, Sir. Haben Sie dann mit vereinten Kräften das Boot wieder aufgerichtet? Nein, wir haben es nicht aufgerichtet. Nicht? Nein, Sir, das konnten wir nicht. Überlebten sie alle? Nein, zwei oder drei starben in der Nacht. Nein, ich glaube, es waren sogar vier. Drei oder vier, ich kann das nicht genau sagen. Woran sind sie gestorben? Ich nehme an Unterkühlung. Wie kalt war das Wasser Ihrer Meinung nach? Um 0 Grad. Als Sie von Bord der Titanic mussten, Mr. Lightoller, sahen Sie da noch Frauen oder Kinder? Nein, Sir, keine. Aber es müssen doch viele Leute auf dem Schiff gewesen sein. Ja, Sir. Und die, die Sie beobachten konnten, trugen die alle Schwimmwesten? Ja, alle Passagiere und die ganze Mannschaft. Alle trugen Schwimmwesten. Ich habe besonders darauf geachtet. Die Verladung in die Rettungsboote, wie verlief die eigentlich? Panikartig oder eher diszipliniert? Eher diszipliniert, würde ich sagen. Wie viele Rettungsboote wurden insgesamt eingesetzt? 19. Und wie viele davon wurden von der Carpathia aufgenommen? Alle. An der Beladung von wie vielen Rettungsbooten waren Sie persönlich beteiligt? Von fast allen. Wer bestimmte die Anzahl der Menschen, die in ein Rettungsboot kamen? Ich. Wie legten Sie die Anzahl fest? Je nach Belastbarkeit. Wie viele kamen in ein Boot? Das war verschieden. Ins erste Boot kamen zum Beispiel nur etwa 25. Wie viele Männer waren darunter? Keine, außer zwei Seelauten natürlich. Nur zwei? Ja, Sir. Sie sagten, dass im ersten Rettungsboot nur etwa 25 Leute waren. Etwa, ja. Und Sie sagten, Sie hätten die Zahl nach der Belastbarkeit festgelegt. Nein, ich meinte bezogen auf die Sicherheit. Was heißt das? Mehr als 25 hätte ich nicht für sicher gehalten. Meiner Information nach sind diese Rettungsboote so konstruiert, dass man darin bis zu 60 Leute unterbringen kann. Wenn die Boote im Wasser liegen, Sir. Also gut. 60, wenn die Boote im Wasser liegen. Und wenn die Boote an Bord des Mutterschiffs beladen und von dort aus zu Wasser gelassen werden, wie viele Passagiere kann man dann unterbringen? 40? Nein, Sir. Wie viel dann? Sir, es hängt alles von den Umständen ab. Wenn Sie kein unnötiges Risiko eingehen wollen, sitzen Sie nicht mehr als 25 Personen in ein Boot. Ist es nicht möglich, Mr. Lightoller, dass Sie, als Sie die ersten Rettungsboote beluden, den Ernst der Lage noch nicht in vollem Umfang übersehen konnten? Ja, es ist möglich. Gesetzt den Fall, Sie hätten den Ernst der Lage rechtzeitig erkannt, wären Sie dann bei der Beladung der Rettungsboote anders vorgegangen? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich ein größeres Risiko eingegangen. War es denn ein so großes Risiko? Ich habe mich auf dem Schwesterschiff, der Olympic, davon überzeugt, dass die Boote mit sogar 65 Passagieren von Bord des Mutterschiffs zu Wasser gelassen werden können. Sir, es gibt keine eindeutigen Vorschriften für die Beladung der Rettungsboote. Würden Sie sagen, es ist mehr eine Ermessensfrage? Ja, unter Zugrundelegung des Sicherheitsfaktors. Wie viele Passagiere haben Sie im zweiten Boot untergebracht? Etwa 30. Wie viele Seeleute? 2. Und im dritten Boot? Ich weiß es nicht, ich kann nur schätzen. Vielleicht 40. Ich setzte so viele Leute hinein, wie ich es verantworten konnte. Hatten Sie Schwierigkeiten mit den Passagieren? In welcher Weise? Kein Stoßen, Schieben oder Drängen? Nichts dergleichen, keinerlei Panik. Es lief alles ab wie bei einem Probealarm. Hatten Sie den Eindruck, die Leute wussten gar nicht, wie ernst die Situation war? Ja, das war genau mein Eindruck, Sir. Wie viele Frauen waren auf der Titanic? Das kann ich nicht sagen. Als ich das letzte Rettungsboot klarmachen wollte, konnte ich jedenfalls keine Frauen mehr finden. Ich rief Frauen und Kinder vor, aber es meldeten sich keine. Irgendjemand sagte dann auch, es sind keine Frauen mehr da. Wer sagte das? Das weiß ich nicht, Sir. Auf welchem Deck war das? Auf dem Bootsdeck. Hatten Sie nie daran gedacht, dass auf den anderen Decks noch Frauen sein könnten? Nein, Sir, das hielt ich für ausgeschlossen. Warum? Weil da keine Rettungsboote waren. Sie waren damals fest überzeugt, dass Sie die Boote in ihrer vollen Kapazität besetzt hatten. Ja, Sir, ich sage nicht bis zu ihrer vollen Tragfähigkeit, aber im Rahmen der Sicherheitsgrenzen bis zu ihrer vollen Belastbarkeit. Wie viele Menschen waren etwa durchschnittlich in jedem Boot? Etwa 35 bis 40, in den letzten vielleicht auch 45. Vorhin sagten Sie 25, höchstens 30. Das betraf nur die ersten Boote. Ist Ihnen die Tatsache, dass Sie nicht genügend Boote für alle Passagiere hatten, im Laufe der Ereignisse bewusst geworden? Ich meine, als Sie den Ernst der Situation erkannten. Ja, Sir. Wie stark war die Mannschaft? Seeleute? Ja. Etwa 71 Mann. Und woraus bestand die Mannschaft sonst noch, außer Seeleuten? Das waren vor allem Heizer und Stewards. Wie viele? Etwa 800. Die gesamte Mannschaft bestand aus etwa 850 bis 860 Mann. Seeleute, Heizer, Stewards. Wie viele Passagiere waren an Bord? Etwa 1300. Also etwa 2200 Menschen insgesamt. Wie viele der Besatzung überlebten? 139, soviel ich weiß. Wie viele überlebten insgesamt? Etwa 700. Also ungefähr 1500 Todesopfer. Ja, Sir. Rettungsboote hatten Sie wie viele? 20, Sir. Wie groß war das gesamte Fassungsvermögen aller Boote zusammen? Sie meinen, für wie viele Menschen? Ja. Auf dem Papier für circa 1180 Personen. Gerettet wurden aber nur 700. Ja, Sir. Gut. Aber selbst wenn Sie die Boote so beladen hätten, wie es unter Zugrundelegung der offiziellen Belastbarkeitsmöglichkeiten zulässig gewesen wäre, hätte die Hälfte der Mitfahrenden nicht gerettet werden können. Stimmt das? Wo waren diese Menschen, die nicht gerettet werden konnten? Waren sie in irgendeiner Ecke des Schiffes zusammengedrängt? Nein, Sir. Ich frage Sie noch einmal. Es muss noch eine große Anzahl von Menschen, Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf der Titanic gewesen sein, kurz bevor sie sank. Wo waren diese Leute? Suchten sie sich die höchste Stelle auf dem Schiff? Haben sie sich zusammengedrängt? Oder sprangen sie ins Wasser? Das kann ich nicht sagen, Sir. Ich kann nur sagen, es waren noch viele da. Aber was sie machten, wie sie sich verhielten oder in welchem Zustand sie waren, darauf habe ich nicht achten können. Machten sich die Leute nicht irgendwie bemerkbar? Wie bemerkbar? Ich meine, schrien sie nicht oder weinten? Nein. Niemand schrie. Es müssen doch ungefähr 1500 Menschen auf dem Teil des Schiffes gewesen sein, der noch aus dem Wasser ragte. Nein, es waren weniger. Wieso? Die Maschinisten und viele andere, zum Beispiel die Heizer, die sind die ganze Zeit unter Deck geblieben. Sie sind nicht nach oben gekommen. Sie sind überhaupt nicht an Deck gekommen? Nein, Sir, die hat man da gar nicht gesehen. Ich verstehe. Vielen Dank, Mr. Lightoller. Sie können sich setzen. Bitte nehmen Sie dort drüben Platz. Danke. Als nächstes möchte ich Mr. Fleet einige Fragen stellen. Mr. Fleet, schwören Sie, dass Sie vor diesem Ausschuss die Wahrheit sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Wie lautet Ihr vollständiger Name? Frederick Fleet. Wo leben Sie? Southampton, England. Wie alt sind Sie? Nächsten Oktober, 25 Jahre. Was sind Sie vom Beruf? Seemann, Ausguck. Wie viel Erfahrung haben Sie in dieser Arbeit? Über 4 Jahre. Sie waren Ausguck auf der Titanic? Ja. Und Sie machten die Reise mit bis zum Augenblick der Kollision. Wo waren Sie zur Zeit des Unfalls? Im Krähennest. Ah, Krähennest heißt bei Ihnen der Ausguck, ja? Ja, Sir. Wie hoch über dem Bootsdeck ist der Ausguck? Das weiß ich nicht. Haben Sie scharf Ausschau gehalten? Ja, Sir. Besonders nach Eis? Nicht besonders, Sir. Erzählen Sie, was Sie gesehen und was Sie getan haben. Ich sah eine schwarze Masse. War das der Eisberg? Ja, Sir. Wussten Sie sofort, als Sie diese schwarze Masse, wie Sie sagen, sahen, dass es ein Eisberg war? Es konnte gar nichts anderes sein. Was taten Sie dann? Ich meldete Eisberg voraus. Wie lange war das vor dem Zusammenstoß? Das weiß ich nicht. Da würden Sie sagen, als Sie den Eisberg meldeten, das war so ungefähr eine Stunde, bevor es zur Kollision kam. Nein, Sir. Mehr? Oder weniger? Weniger. War es eine Dreiviertelstunde vor dem Zusammenprall? Nein, Sir. halbe Stunde? Nein, Sir. 15 Minuten? Nein, Sir. 10 Minuten vorher? Nein, Sir. Wie weit war die schwarze Masse weg, als Sie sie zuerst sahen? Keine Ahnung. Können Sie uns nicht irgendeinen Anhaltspunkt geben? Ich habe Meldung gemacht, sobald ich ihn gesehen habe. Wen? Na, den Eisberg. Ich hätte gern einen genauen Bericht von Ihnen. Sagen Sie uns bitte, so gut Sie können, wie weit der Eisberg weg war, als Sie ihn zuerst gesehen haben. Sie sind das doch gewöhnt, vom Krähennest aus Entfernungen zu schätzen. Wir haben nur Befehl, Meldung zu machen, wenn wir irgendetwas sehen. Sonst nichts. Sind Sie nicht daran gewöhnt, Dinge, wenn sie sich Ihnen nähern, genau wahrzunehmen? Doch, Sir. Gut. Was meldeten Sie also, als Sie Sonntagnacht die schwarze Masse vor sich sahen? Ich meldete Eisberg voraus. Weiter nichts. Nur Eisberg voraus? Ja, Sir. Wem meldeten Sie das? Ich schlug dreimal die Glocke, dann ging ich geradewegs zum Telefon und rief die Brücke an. Erreichten Sie jemanden auf der Brücke? Ja, ich erhielt sofort Antwort. Wie lautete diese Antwort? Er fragte, was ich gesehen hätte. Ich sagte, Eisberg voraus. Was taten Sie dann? Nachdem ich angerufen hatte? Ja. Ich ging wieder aufs Krähennest. Und hielten weiter Ausschau? Ja. Ich möchte, dass Sie dem Komitee sagen, ob Sie eine Gefahr fürchteten, als Sie die Glocke schlugen und telefonierten. Nein, Sir. Was heißt nein? Ich fürchtete keine Gefahr. Warum riefen Sie dann an? Weil es Befehl ist. Was ist Befehl? Wir müssen die Glocke schlagen und anrufen, wenn irgendetwas nicht normal ist. Der Umstand, dass Sie anriefen, deutete also darauf hin, dass irgendetwas nicht normal war. Ja, Sir. Direkt an eine Gefahr dachten Sie aber nicht. Nein, es war nur, weil, was ich sah, so nah war. Deshalb rief ich an. Das Objekt, das Sie sahen, war also sehr nahe. Ziemlich nahe, ja. Wie groß war denn das Objekt, als Sie es zuerst sahen? Es war nicht sehr groß. Wie groß war es? Ich habe keine Ahnung von Entfernung und Größe. War es so groß wie ein normales Haus? Oder war es so groß wie dieser Raum hier? Nein, nein, es war nicht sehr groß. Ja, war es so groß wie der Tisch, an dem ich sitze? Als ich es zuerst sah, war es so groß wie ungefähr zwei von diesen Tischen zusammen. Wurde es dann, je näher Sie kamen, desto größer? Ja, es wurde immer größer, als wir näher kamen. Wie groß war der Eisberg, als er schließlich mit dem Schiff kollidierte? Als er neben uns war, war er etwas höher als das Vorderdeck. Wie hoch ist das Vorderdeck über der Wasseroberfläche? 21 Meter. Und als Sie ihn zum ersten Mal sahen, war er nicht größer als zwei dieser Tische hier zusammen? Ja, Sir. Wissen Sie, ob das Schiff, nachdem Sie das Telefonsignal gegeben hatten, gestoppt wurde? Nein, es stoppte nicht. Ja, wissen Sie, ob die Maschinen vielleicht volle Kraft zurückliefen? Nein, aber während ich telefonierte, fing das Schiff an, etwas nach Backbord zu drehen. Es drehte nach Backbord. Das heißt, Sie sahen, wie es den Kurs änderte und der Bug sich vom Eisberg wegdrehte. Ist das richtig? Ja, Sir. Und trotzdem stieß es an? Ja, Sir. Wo stieß es an? Steuerbord zwischen Bug und Vormast. Als es mit dem Hindernis bzw. mit der schwarzen Masse zusammenstieß, ging da eine starke Erschütterung durch das Schiff? Nein, Sir. Was für eine Art Geräusch war es? Leise. Es knirschte etwas, aber nicht sehr laut. Nicht stark genug, um Sie im Krähennest aufzuschrecken? Nein, Sir. Es beunruhigte Sie nicht ernstlich, als das Schiff auflief? Nein, ich dachte, es fährt haarscharf vorbei. Viel Eis auf das Deck? Ja, aufs Vorderdeck. Wie viel? Nicht viel, nur wo das Schiff etwas abrieb. Hatten Sie Ferngläser irgendwelcher Art? Zu dieser Zeit nicht. Warum nicht? Ja, weil wir hatten keine. Auf der ganzen Titanic gab es keine Ferngläser? Wir haben schon bei der Abreise in Southampton gefragt, aber sie sagten, es gäbe keine für uns. Wen fragten Sie? Wir fragten Mr. Lightoller, den zweiten Offizier. Glaubten Sie, dass Sie Ferngläser bekommen würden? Von Belfast nach Southampton hatten wir welche gehabt. Das heißt, während der Probefahrt? Ja, Sir. Aber keine von Southampton nach New York. Wo sind die geblieben, die Sie von Belfast nach Southampton hatten? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir keine hatten. Nehmen wir an, Sie hätten Gläser gehabt. Hätten Sie das schwarze Hindernis schon in größerer Entfernung sehen können? Dann ja. Wie viel früher? Früh genug, um auszuweichen. Berichten Sie dem Komitee, was Sie gemacht haben, nachdem Sie das Krähennest verlassen hatten. Ich half das Boot Nummer 6 an Backbord zu wassern. Wie viele Seeleute oder Männer der Mannschaft waren im Boot Nummer 6? Ich und ein Steuermann. Das war Steuermann Hitchens. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie mit auf das Boot gehen sollen? Mr. Lightoller befahl es mir. Was geschah dann? Dann holten wir die Ruder raus und ruderten auf das Licht zu. Was für ein Licht? Backbord neben dem Bug sahen wir ein Licht. Wussten Sie, was für ein Licht das war? Nein, Sir. Und was geschah weiter? Wir konnten es nicht erreichen. Warum nicht? Weil nur 2 von uns ruderten. Waren zu diesem Zeitpunkt Menschen im Wasser? Nein, Sir. Hörten Sie Schreie? Nein, Sir. Dieses Licht, können Sie das noch etwas genauer beschreiben? Von wann an sahen Sie es? Als wir im Boot waren und anfingen zu rudern. Es kam nicht von der Titanic? Nein, wir ruderten ja von der Titanic weg und das Licht lag vor uns. Haben Sie Leuchtraketen gesehen, die vom Deck der Titanic abgeschossen wurden? Ja, Sir. Noch als ich an Deck war und auch noch später im Boot. Ich möchte Sie noch etwas fragen. Kann man mit Ferngläsern nachts ebenso gut sehen wie am Tage? Ja, Sir. Ist es richtig zu sagen, man benutzt die Gläser, um das, was man mit bloßem Auge entdeckt hat, mit Sicherheit erkennen zu können? Ja, Sir. Das ist alles, was ich fragen wollte, Herr Vorsitzender. Ich würde jetzt gern Mr. Lowe in den Zeugenstand bitten. Mr. Lowe? Mr. Lowe, schwören Sie vor diesem Ausschuss, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Mr. Lowe, würden Sie bitte Ihren vollen Namen zu Protokoll geben? Harold Godfrey Lowe. Sie leben wo, Mr. Lowe? In North Wales, England. Wie alt sind Sie? Ich werde 29. Welchen Beruf haben Sie? Seemann, seit 14 Jahren, Sir. Wann sind Sie am Abend, bevor das Unglück geschah, zu Bett gegangen? Zwischen 7:45 und 8:30. Wann wurden Sie wach? Das kann ich nicht genau sagen. Ich hörte Stimmen und muss wohl davon aufgewacht sein. Ich dachte, irgendwas muss da los sein. Drum guckte ich raus und sah viele Menschen überall. Da stand ich auf, zog mich an und ging an Deck. Und was sahen Sie draußen? Ich sah lauter Passagiere mit Schwimmwesten. Mit Schwimmwesten? Ja, Sir. Und ich stellte fest, dass sie dabei waren, die Rettungsboote klarzumachen. Wie lange nach dem Zusammenprall war das? Das weiß ich nicht, Sir. Haben Sie etwas von dem Zusammenprall mitbekommen? Nein, ich habe nichts bemerkt, Sir. Was machten Sie, als Sie an Deck kamen und die Situation überblickten? Ich ging erst zurück, um meinen Revolver zu holen. Ihren Revolver? Was wollten Sie denn damit? Ich dachte, man kann nicht wissen, vielleicht brauche ich ihn, vielleicht auch nicht. Und wofür, dachten Sie, würden Sie ihn vielleicht brauchen? Das weiß ich nicht. Na gut. Was geschah dann? Was taten Sie? Ich half die Boote beladen und sie zu Wasser zu lassen. Auf welcher Seite des Schiffs? Steuerbord, Sir. Mr. Lowe, wie viele Leute waren in dem ersten Rettungsboot, das Sie zu Wasser ließen? Das weiß ich nicht mehr. War es voll? Ziemlich. Würden Sie sagen, 35 Leute? Oder 40? Eher 50, würde ich sagen. Mr. Lowe, Mr. Lightoller hat uns vorhin gesagt, dass die ersten Boote, die Backbord zu Wasser gelassen wurden, aus Sicherheitsgründen mit höchstens 35 bis 40 Personen beladen waren. Würden Sie sagen, dass diese Sicherheitsmaßnahmen übertrieben waren? Das kommt darauf an, wie man das betrachtet. Das ist individuell ganz verschieden, was man als sicher ansieht. Sie sahen 50 Leute als noch durchaus sicher an. Ich bin vielleicht ein größeres Risiko eingegangen. Von seinem Standpunkt aus hatte Mr. Lightoller sicher recht, dass er nicht mehr als 35 Leute auf die Boote ließ. Hatten Sie Schwierigkeiten, die Rettungsboote vollzubekommen? Nein, Sir. Das heißt, ja, Sir. Weil zuerst die Frauen und Kinder von Bord sollten. Viele von den Frauen wollten sich nicht von ihren Männern trennen. Die Familien wurden also getrennt? Ja, Sir. Wie ging denn überhaupt die Auswahl vor sich? Das war keine Auswahl. Es hieß einfach Frauen und Kinder zuerst. Männer bleiben zurück. Machten Sie bei der Beladung der Rettungsboote Unterschiede nach Klassen? Ich verstehe nicht. Ich meine, bevorzugten Sie zum Beispiel Passagiere der ersten Klasse gegenüber Passagieren der dritten Klasse? Nein, in Notsituationen gibt es an Bord keine Unterschiede nach Klassen. Drängten sich eigentlich die Menschen auf dem Bootsdeck? Nein, es ging alles sehr ruhig und diszipliniert zu. Keine Spur von Panik. Ist Ihnen etwas davon bekannt, Mr. Lowe, dass die Treppen zum Bootsdeck bewacht oder sogar versperrt waren? Nein, Sir, das halte ich auch für ausgeschlossen. Jeder konnte sich also frei bewegen. Niemand wurde zurückgehalten. Zurückgehalten? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel die Passagiere der dritten Klasse. Mussten die nicht warten, bis die Passagiere der ersten und zweiten Klasse in den Booten waren? Ich sagte doch, in der Behandlung der Passagiere gab es keine Unterschiede. Und das galt dann wohl auch für die Mannschaft? Natürlich. Auch für die Heizer? Auch für die Heizer. In welchem Boot gingen Sie von Bord? Ich war in Nummer 14. Was taten Sie, als das Boot im Wasser war? Wir legten ab. Ruderten Sie sofort von der Titanic weg? Nein, wir entfernten uns zunächst nur etwa 150 Meter. Warum? Ich wollte in der Nähe bleiben, falls noch jemand an Bord zu nehmen wäre. Es waren also auch Leute direkt ins Wasser gesprungen. Ob sie gesprungen waren, weiß ich nicht. Jedenfalls waren Leute im Wasser. Konnten Sie diese Leute denn sehen? Eher hören. Schreie? Ja, Schreie, Stöhnen, Hilferufe. Und sie kamen aus dem Wasser? Ja, vor allem als das Schiff gesunken war. Sie meinen die Titanic? Natürlich, Sir. So lange also warteten Sie, bis das Schiff gesunken war? Ja. Was machten Sie dann? Wir warteten noch einmal rund eine halbe oder es kann auch sein eine ganze Stunde und dann ruderten wir zu der Stelle hin, wo die Titanic untergegangen war. Warum warteten Sie so lange? Um niemanden, der schon an Bord des Rettungsbootes war, unnötig zu gefährden. Drängte Sie denn keine der Frauen, früher zurückzurudern? Nein, das hätte auch keinen Zweck gehabt. Wir konnten ja nicht alle aufnehmen. Was heißt das? Solange noch zu viele im Wasser waren, bestand die Gefahr, dass sich alle auf uns stürzen würden. Dann wäre womöglich niemand gerettet worden. Aber theoretisch hätten Sie doch noch Platz gehabt. Ja. Für wie viele Personen? Für 15 bis 20, vielleicht 25. Sie hätten zumindest den Versuch machen können, noch 25 Personen aufzunehmen. Ich habe den Versuch gemacht, Sir, sobald es möglich war. Früher wäre es sinnlos gewesen, weil wir dann alle ertrunken wären. Das halte ich für nicht erwiesen. Weil Sie sich nicht in die Situation versetzen können, Sir. Sie müssen sich vorstellen, hunderte verzweifelter Menschen, die alle auf ein Boot wollen. Da war keine Chance. Haben Sie denn, nachdem die Titanic gesunken war, überhaupt noch jemand aufnehmen können? Nein. Haben Sie es versucht? Versucht ja, aber es hatte keinen Zweck, es um jeden Preis zu versuchen. Das wäre glatter Selbstmord gewesen. Wir konnten nur versuchen, Einzelne zu retten. Haben Sie einzelnen Personen zugerufen, sie sollten auf Ihr Boot zuschwimmen? Nein, das wäre sinnlos gewesen. Wieso? Man hätte uns nicht gehört. Was haben Sie denn sonst getan, um einzelne Personen, wie Sie sagen, zu retten? Wir ruderten dorthin, wo wir Überlebende vermuteten. Und? Wir trafen niemand mehr an, wenigstens keine Überlebenden. Sie sind zuerst, als Ihr Boot zu Wasser gelassen wurde, von der Titanic weggerudert. 150 bis 200 Meter, ja. Warum? Ich fürchtete, dass es in dem Moment, wo die Titanic versinkt, einen starken Sog geben würde und dass der uns eventuell mit herunterziehen würde. Und gab es den? Nein, der Sog war schwächer, als wir alle dachten. Gut, Mr. Lowe, das wäre im Moment alles. Sie können wieder im Saal Platz nehmen. Ja. Verzeihung, Herr Vorsitzender. Ja, erlauben Sie, dass ich noch eine Frage stelle. Selbstverständlich, Mr. Jones. Mr. Lowe, ist Ihnen etwas davon bekannt, dass in der Nacht der Katastrophe Pistolenschüsse abgegeben wurden? Ja. Haben Sie die Schüsse selbst gehört? Ja. Sie selbst hatten eine Pistole bei sich, nicht wahr? Ja. Waren Sie es, der die Schüsse abgegeben hat? Ja. Schossen Sie auf eine oder mehrere Personen? Nein, ich schoss nur in die Luft. Warum? Ich schoss, als unser Boot zu Wasser gelassen wurde, weil... Ja? Das Boot war voll beladen. Ich musste verhindern, dass noch weitere Personen an Bord kamen. Bestand denn dafür überhaupt eine Möglichkeit? Sie sagten doch eben, Sie schossen, als Ihr Boot zu Wasser gelassen wurde. Ja, aber wir kamen unterwegs an einem offenen Deck vorbei. Da waren eine Menge Italiener oder jedenfalls Südländer. Und die sahen so aus, als ob sie zu uns ins Boot springen wollten. Wie viele waren es denn? Ich weiß es nicht. Es waren sehr viele. Mehr als 100? Ich glaube, ja. Was waren das für Leute? Arbeiter auf dem Schiff oder Passagiere? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Passagiere, aber ich bin nicht sicher. Sagten Sie nicht, bei der Beladung der Boote sei es sehr ruhig zugegangen? Ja, Sir. Und es hätte keinerlei Gedränge gegeben? Auf dem Bootsdeck, ja, Sir. Und sagten Sie nicht, es sei keiner von den Passagieren zurückgehalten worden? Ja, Sir. Jedenfalls war mir nichts davon bekannt. Wie erklären Sie sich dann die Ansammlung von mehr als 100 Personen auf einem der unteren Decks? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich kann nur darüber etwas sagen, worüber ich etwas weiß. Jedenfalls haben Sie geschossen. Ja, Sir. Das heißt, erst habe ich geschrien, wir hätten keinen Platz mehr an Bord. Und als das nichts half, habe ich in die Luft geschossen. Wie oft? 3-mal, glaube ich. Haben Sie jemand verletzt? Nein, Sir. Ich schoss nur in die Luft. Mr. Lowe, waren zu der Zeit, als Sie mit Ihrem Rettungsboot die Titanic verließen, noch Frauen und Kinder an Bord der Titanic? Ich weiß es nicht, Sir. Ich weiß es wirklich nicht. Ich danke Ihnen, Mr. Lowe. Das wäre zunächst alles. Mr. Lowe, vielen Dank. Sie können den Zeugenstand jetzt verlassen. Danke. Und damit können wir wohl vorerst die Befragung der Offiziere und Mannschaftsmitglieder abschließen, Mr. Newlands. Ich hätte gern Mr. Lightoller noch einige zusätzliche Fragen gestellt. Wäre das möglich? Mr. Lightoller? Ja, Sir? Mr. Lightoller, würden Sie noch einmal in den Zeugenstand kommen? Ja, Sir. Mr. Lightoller, wurden nach der Kollision alle auf dem Schiff befindlichen Passagiere in ihren Kabinen und Kojen geweckt? Das weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass dies geschah. Wurden die Passagiere rechtzeitig über den Ernst der Situation unterrichtet? Das entzieht sich meiner genauen Kenntnis. Mr. Lightoller, Sie haben vorhin die Aussagen von Mr. Fleet gehört. Ja, Sir. Haben Sie gehört, wie er sagte, er habe vor der Titanic Lichter gesehen? Ja, ich weiß, dass er Lichter gesehen hat. Haben Sie die Lichter auch gesehen? Ja, Sir. Wie weit waren Sie Ihrer Meinung nach entfernt? 4 oder 5 Meilen schätzungsweise. Es können auch mehr oder weniger gewesen sein. Wie viele Lichter waren es denn? Das kann ich nicht genau sagen. Zumindest 1 konnte man mit bloßem Auge sehen. Wissen Sie, was es war? Nein, das weiß ich nicht. Vielen Dank, Sir. Der nächste Zeuge, bitte. Sie heißen? Olaus Ebelset. Mr. Ebelset, schwören Sie vor diesem Ausschuss, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Sie dürfen sich setzen. Wie alt sind Sie? 26. Sie fuhren mit der Titanic? Jawohl. Sie waren Passagier der 3. Klasse? Jawohl. Im vorderen Teil des Schiffes? Jawohl. Wann haben Sie zum ersten Mal von der Kollision erfahren? Wo auf dem Schiff waren Sie zu der Zeit und was taten Sie dann? Jawohl. Ja, haben Sie meine Frage verstanden? Jawohl. Gut. Dann erzählen Sie den Hergang, so wie Sie ihn erlebt haben. Jawohl. Ich ging am Sonntag um 10 Uhr zu Bett. Und dann wachte ich von einem Geräusch auf. Wann war das? 11:45. Erzählen Sie bitte weiter. Der Mann, der in meinem Raum schlief, sagte zu mir, was ist das? Ich sagte, ich weiß nicht. Besser, wir stehen auf. Dann gingen wir zu meinem Schwager und zu meiner Cousine und sagten ihnen, sie sollten aufstehen. Und dann gingen wir noch zu zwei norwegischen Mädchen und weckten die auch. Die eine war meine Verlobte. Dann gingen wir alle zusammen auf das Deck. Da war ziemlich viel Krach. Auf welchem Deck war das? Ich weiß nicht. War es nicht auf dem Bootsdeck? Nein, da war es nicht. Ich glaube Zwischendeck, aber ich weiß das nicht genau. Warum gingen Sie nicht auf das Bootsdeck? Das ging nicht, weil der Durchgang versperrt war. Nach einer Weile kam dann einer der Offiziere und sagte, wir sollten ganz ruhig sein. Ein Schiff würde kommen und uns holen. Ein Schiff würde Sie holen? Ja. Und was noch? Sonst nichts. Was geschah dann? Wir holten unsere Schwimmwesten, dann kamen wir wieder und da sahen wir, wie viele Leute versuchten, nach oben zu klettern, an einem Kran. Warum taten Sie das? Sie wollten auf das Bootsdeck. Durften Sie denn nicht aufs Bootsdeck? War Ihnen das untersagt? Ja, Sir, Sie wollten nicht, dass wir zur ersten Klasse gingen. Hat man Sie da unten festgehalten? Ja, Sir. Die hatten die Tür zugeschlossen. Was für eine Tür war das? Die Tür, die nach oben ging, auf das Deck und zur ersten Klasse. Das erste Klasse-Deck lag oben und das Deck für die dritte Klasse unten und dazwischen war eine Tür. Und die Tür war abgeschlossen, ja? Ja, die war abgeschlossen. Einer von den Passagieren, der wollte sich da durchschummeln, als einer von der Mannschaft durch die Tür kam, aber der Kerl hat ihn einfach beiseite gestoßen. Der Passagier regte sich sehr auf und wollte hinter dem Kerl her, aber der hatte die Tür schon wieder abgeschlossen. Was passierte dann? Der Passagier hat dann mit ein paar anderen die Tür aufgebrochen. Und dann? Dann konnten alle Passagiere der dritten Klasse nach oben. Wurden sie nicht wieder zurückgeschickt? Nein. Als sie oben waren, mischte sich ja alles durcheinander. Da konnte man dann nicht mehr unterscheiden, wer von der dritten oder wer von der ersten Klasse war. Gingen alle Passagiere der dritten Klasse nach oben? Ja, das weiß ich nicht. Als ich oben war, habe ich mich nicht mehr darum gekümmert. Ich möchte Sie nach Ihrer persönlichen Meinung fragen, Mr. Abelset. Nach allem, was Sie beobachtet haben, würden Sie sagen, dass die dritte Klasse die gleichen Chancen hatte, in die Rettungsboote zu kommen, wie die anderen Passagiere und die Mannschaft? Ja, Sir, ich glaube schon. Bestimmt. Als die Tür aufgebrochen war, ja. Zuerst hat man ja versucht, sie da unten festzuhalten. Also bis dahin hatten sie keine Chance. Erst als die Tür aufgebrochen war. Ja, Sir. Und nur, weil sie dann unter den anderen nicht mehr auffielen. Ja, Sir. Nur, als die Leute von der dritten Klasse nach oben kamen, da waren nicht mehr viele Boote da. Auf der linken Seite war nur noch ein Boot. Wir standen da und sahen zu, wie es beladen und runtergelassen wurde. Und dann gingen wir rüber auf die andere Seite. Ich fragte meinen Schwager, ob er schwimmen könnte, und da sagte er, nein. Inzwischen kam das Wasser immer höher und es dauerte nicht lange, da ging der Bug des Schiffes unter. Das Deck, auf dem wir standen, richtete sich immer mehr auf und die Leute verloren das Gleichgewicht und fielen der Länge nach hin. Und dann rutschten sie ins Wasser. Mein Schwager und ich, wir konnten uns ziemlich lange an einem Tau der Davids festhalten. Aber dann rief mir mein Schwager zu, wir springen lieber ab, sonst zieht uns der Strudel runter. Ich rief zurück, nein, noch nicht springen, wir bleiben hier, solange es geht. Aber dann sprang er doch. Es waren sowieso nur noch 1,5 Meter. Und ich sprang auch. Ich wurde unter Wasser gerissen und kam nicht hoch, weil ich mich in einem Tau verheddert hatte. Da dachte ich, das war's dann wohl. aber irgendwie kam ich dann doch nach oben. Ich wollte schwimmen, aber da war ein Mann, der packte mich hinten am Hals, hier, so, und presste mich runter und wollte auf mich drauf. Irgendwie konnte ich ihn abschütteln, ich wollte weg, aber da hielt sich schon wieder ein anderer an mir fest. Der ließ aber dann von selber los und da konnte ich endlich wegschwimmen. Ich weiß nicht genau, wie lange, vielleicht so 15 oder 20 Minuten. Länger bestimmt nicht. Und dann sah ich vor mir was Schwarzes. Ich schwamm darauf zu und da war es eins von diesen Faltbooten. Hat man Sie an Bord geholt? Ja, man hat mir ein Tau zugeworfen. Ihre Verwandten? Haben Sie die wiedergefunden, Mr. Abelset? Nein. Wissen Sie, wie lange Sie auf dem Faltboot waren, bis Sie von der Carpathia aufgenommen wurden? Nein. Wissen Sie etwas über die Leute, die außer Ihnen auf dem Faltboot waren? Nein, Sir, ich weiß nur, da war noch ein Mann aus New Jersey, den kannte ich von London her, aber ich weiß nicht seinen Namen. Jedenfalls, er war ziemlich am Ende, wahrscheinlich unterkühlt. Und kurz vor Morgengrauen kippt er dann um. Er war aber nur bewusstlos, noch nicht tot. Ich packte ihn an der Schulter und hob ihn hoch, dass er wieder aufrecht saß. Und dann redete ich ihm gut zu und sagte zu ihm, reiß dich jetzt zusammen, wir haben es gleich geschafft. Und ich nahm seine Hand und hob sie hoch, so. Und ich nahm ihn bei der Schulter und schüttelte ihn und schrie, wer bist du? Und er sagte, lass mich, ich will nicht. Und ich hielt ihn dann eine ganze Weile aufrecht, aber dann konnte ich nicht mehr, weil ich müde war und fror. Und dann nahm ich ein kleines Stück von einem schmalen Brett. Davon schwamm ja viel herum. Ich legte es unter seinen Kopf. So, verstehen Sie, ich legte also... Ich wollte nicht, dass er stirbt. Wir danken Ihnen, Mr. Abelset. Ich legte das Brett unter seinen Kopf, damit der Kopf nicht ins Wasser fiel, aber es hatte keinen Zweck. Nachher war er dann doch tot. Danke, Mr. Abelset. Ich glaube, das ist alles, was wir von Ihnen hören wollten. Vielen Dank. Der nächste Zeuge wäre dann Mr. Gracie. Ist Mr. Gracie da? Ja, Sir. Mr. Gracie, schwören Sie vor diesem Ausschuss, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre. So wahr mir Gott helfe. Mr. Gracie, wie lautet Ihr vollständiger Name und wo wohnen Sie? Colonel Archibald Gracie, 16. Straße, Washington, D.C. Ihr Beruf, Mr. Gracie? Historiker. Colonel, Sie waren einer der Passagiere der Titanic. Würden Sie uns freundlicherweise die Abfolge der wichtigsten Ereignisse schildern, die zum Untergang des Schiffes führten? Ich wachte in meiner Kabine gegen 12 Uhr auf. Gleichzeitig hörte ich das Pfeifen ausströmenden Dampfes und die Maschinen schienen zu stoppen. Ich ging auf das A-Deck, wo sich noch andere Passagiere angesammelt hatten. Dort erfuhr ich dann, dass uns ein Eisberg gerammt hatte. Ein Herr kam vorbei und hielt ein Stück Eis in der Hand. Er gab es mir und sagte im Spaß, ich sollte es doch mit nach Hause nehmen, als Souvenir. Später kamen dann immer mehr Passagiere, die Schwimmwesten trugen. Mir wurde auch eine gereicht, die ich aber zunächst nicht anlegte. Unter den Leuten, die ich kannte, waren Mr. Astor und Mr. und Mrs. Strauss. Ich weiß noch, dass die beiden ziemlich heftig miteinander stritten. Mr. Strauss wollte, dass seine Frau in eins der Rettungsboote gehen sollte, aber sie sagte, wenn sie schon sterben müssten, dann wollte sie mit ihrem Mann zusammen sterben. Wir versuchten, Mrs. Strauss zu überzeugen, dass von Sterben gar keine Rede sein könnte und dass sie ruhig auf das Boot gehen sollte. Es sei ja nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber sie sagte nein. Dann wollten wir den zuständigen Offizier bitten, er sollte eine Ausnahme machen und Mr. Strauss mit seiner Frau zusammen auf das Boot lassen, aber das wollte Mr. Strauss nicht. So blieben also beide an Bord. Ich habe sie dann nicht wiedergesehen. Später traf ich dann einen Freund, Mr. Smith. Und wir beide halfen Mr. Lightoller, dem zweiten Offizier, die Frauen und Kinder in die Boote zu setzen. Gab es dabei irgendwelche Zwischenfälle? Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass das Wasser ständig stieg. Mr. Smith und ich gingen dann später zum Heck des Schiffes. Und dort stellten wir zu unserer Überraschung und Bestürzung fest, dass von den unteren Decks Massen von Menschen, Männer und Frauen, nach oben kamen. Wir hatten gedacht, alle Frauen wären schon in den Booten. Es hat uns einigermaßen erschüttert. Wann ungefähr war das? Können Sie das sagen? Kurz bevor das Schiff sank. Was geschah mit Ihnen? Wir versuchten, ins Wasser zu springen, bevor das Wasser zu uns kam. Wenn es Sie zu sehr anstrengt, weiter zu sprechen... Nein. Nein, es geht schon. Es geht schon. Jedenfalls zum Springen kamen wir nicht. Eine Welle riss uns mit und wirbelte uns hoch und dann wieder herunter. Ich wurde gegen die eiserne Reling geschleudert und hielt mich daran fest. Dann blickte ich mich um, sah nach rechts, nach links, nach hinten, aber Mr. Smith tauchte nirgendwo auf. Und auch von all den anderen konnte ich nichts entdecken. Da wurde mir klar, dass die gleiche Welle, die mich gerettet hatte, die anderen verschlungen hatte. Ich selbst wurde aber dann auch an der Reling hängend, von dem Schiff in die Tiefe gezogen. Ich ließ los, wurde herumgewirbelt und schwang lange Zeit unter Wasser, weil ich Angst hatte, das heiße Wasser, das aus den Boilern schoss, könnte mich verbrühen. Mr. Lightoller, der zweite Offizier, erzählte mir später, dass er die gleiche Befürchtung auch gehabt hätte. Ich schwamm, wie mir schien, mit übernatürlichen Kräften und schließlich gelang es mir, wieder an die Oberfläche zu kommen, ziemlich weit von der Stelle, wo das Schiff gesunken war, entfernt. Können Sie ungefähr schätzen, wie weit Sie sich entfernt hatten? Nein. Das kann ich nicht. Weil das Schiff nicht mehr zu sehen war. Um mich herum gab es nur Treibgut und Tote. Was ich noch gern von Ihnen wissen möchte, ist, haben Sie, während das Schiff unterging, einen besonders starken Sog bemerkt? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Als ich unterging, dachte ich nur an eins, nämlich meinen Atem anzuhalten. Als mir das gelungen ist, war vermutlich meine Rettung. Würden Sie sagen, dass das Wasser sehr kalt war? Ich habe nicht darauf geachtet, wie kalt das Wasser war. Ich war nur darauf konzentriert, wegzukommen. Haben Sie sich unterkühlt? Nein, nicht, solange ich im Wasser schwamm. Erst später auf dem Floß. Was war das für ein Floß? Es war ein umgekipptes Boot. Ich entdeckte es mitten zwischen dem Treibgut. Als ich darauf zuschwamm, sah ich, dass schon einige Besatzungsmitglieder darauf saßen. Ich griff nach dem Arm von einem und stemmte mich mit der anderen Hand nach oben. Wollte sich jemand daran hindern? Nein. Ich war ja einer der Ersten. Es war noch ziemlich viel Platz. Konnten Sie das Boot später in seine richtige Lage bringen? Nein, das war nicht möglich. Auch mit vereinten Kräften nicht? Nein. Nein, wir haben es versucht, aber es war vergeblich. Befand sich Offizier Lightoller auf demselben Boot? Ja, Mr. Lightoller war auf demselben Boot. War er vor Ihnen da oder nach Ihnen? Vor mir. Sahen Sie irgendwo Eis oder Eisberge? Nein. Weit konnten wir sowieso nicht sehen. Es war ja Nacht. Sie wurden dann schließlich von der Carpathia entdeckt und an Bord genommen. Ja, Sir. Wann ungefähr war das? Bei Morgengrauen. Mr. Gracie, wir danken Ihnen für Ihren Bericht. Sie können wieder im Saal Platz nehmen. Zwischenspiel. Die Frauen und Kinder wurden zuerst in die Rettungsboote gelassen. Alles ging mit großer Ruhe und geräuschlos vor sich. Dann wurde die Mannschaft auf die Boote verteilt. Als wir das Schiff verließen, war der Bug schon einige Meter unter Wasser. Kapitän Smith gab dem Seemann auf unserem Boot den Befehl, rudere auf die Lichter da drüben zu, gib die Passagiere ab und komm so bald wie möglich zurück. Einige Männer versuchten, vom Zwischendeck aus in die Boote zu springen. Aber wenn es ihnen gelang, wurden sie von Angehörigen der Mannschaft wieder hinausgeworfen. Ich sah, wie einer der Offiziere einen Ausländer erschoss, der versucht hatte, ohne Erlaubnis über die Reling in ein Boot zu klettern. Zunächst waren offenbar die Passagiere der dritten Klasse unter Deck gehalten worden. Aber später schienen sie alle aufs Bootsdeck geklettert zu sein. Jedenfalls sah es aus der Entfernung so aus, als hätte sich dort eine riesige Menschenmenge angesammelt. Ich lief zurück an Deck und traf die Frau mit zwei Kindern in Begleitung eines Stewards. Der Steward hatte eins der Kinder auf dem Arm. Die Frau weinte. Ich nahm das andere Kind auf meinen Arm. Man rief uns zu, wir sollten so schnell wie möglich nach hinten laufen. Aber ehe wir darauf reagieren konnten, kam eine Woge und spülte uns von Bord. Die Gewalt des Wassers riss mir das Kind aus den Armen. Dann zerbrach die Titanic in zwei Teile. Etwa bei zwei Drittel der Länge des Schiffes. Die vorderen zwei Drittel kippten ins Wasser. Das hintere Drittel hob sich in die Höhe. Der hintere Teil des Schiffes, der sich nach oben aufgerichtet hatte, fiel kurz danach aufs Wasser zurück. Dann gab es eine Explosion und der Rest des Wracks versank. Es waren viele tot, das ist sicher. Man konnte die Toten nicht genau vom übrigen Treibgut unterscheiden. Ich sah eine Unzahl von Menschen und Treibgut und hörte Schreie. Es waren Hunderte. Sie alle waren über Bord gespült worden. Als sie untergegangen war, hörten wir dieses schreckliche Schreien und Kreischen. Es waren keine einzelnen Hilfeschreie, sondern es war ein vielstimmiges Wimmern und Stöhnen. Es war, als wenn die Passagiere der dritten Klasse auf Treibgut säßen. Sie stießen hysterische Schreie aus. Es klang wie auf einem Gespensterwall. Als ich an die Oberfläche kam, sah ich ein Boot. Ich schwamm darauf zu und kletterte hinein. Niemand wurde fortgestoßen, aber gegen 50 versanken, weil sie keine Kraft mehr hatten, sich festzuhalten. Es schien, als gäben sie sich selber auf. Wir drehten verschiedene um, um zu sehen, ob sie noch lebten. Sie sahen aus, als wären sie erfroren. Die Schwimmwesten hielten Kopf und Schultern über Wasser. Die Hände zeigten nach oben. Die Leute im Boot hatten Angst vor dem Strudel. Wenn ein Sog entstanden wäre, wären alle verloren gewesen. Von den 1500, die umgekommen sind, müssen etwa 1000 auf dem Schiff geblieben sein. Mindestens 1000. Das dürfte eine Tatsache sein, meine ich. Wir warteten dann bis zum Morgengrauen. Und als wir die Carpathia sahen, ruderten wir auf sie zu. Ich weiß nicht, wie weit es war. Jedenfalls dauerte es eine Ewigkeit, bis wir sie erreicht hatten. Im Laufe der Ermittlungen dieser Untersuchungskommission ist mehrfach ausgesagt worden, dass nach der Kollision mit dem Eisberg von der Titanic aus der Versuch gemacht worden sei, mittels Morsesignalen und Leuchtraketen Hilfe herbeizurufen. Es ist ferner behauptet worden, dass in geringer Entfernung von der Titanic Lichtpunkte wahrgenommen wurden. Im Folgenden soll die Frage geklärt werden, um was für eine Art von Licht es sich hierbei gehandelt haben kann. Ich bitte jetzt Mr. Gill in den Zeugenstand. Mr. Gill, schwören Sie vor diesem Ausschuss, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Bitte, nehmen Sie Platz. Wie heißen Sie? Ernest Gill. Wo wohnen Sie? Liverpool, England. Wie alt sind Sie und welchen Beruf haben Sie? 29 Jahre, zweiter Heizer auf dem Dampfschiff Kalifornien. Mr. Gill, Sie haben eine Erklärung zu Protokoll gegeben, die ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Ich würde Sie nachher bitten zu bezeugen, ob diese Erklärung der Wahrheit entspricht oder nicht. Sind Sie bereit, Mr. Gill? Ich bin bereit, Sir. Ich, der Unterzeichner Ernest Gill, angestellt als zweiter Heizer auf dem Dampfschiff Kalifornien unter Kapitän Lord, gebe folgende Erklärung über die Ereignisse der Nacht zum Montag, den 15. April, ab. In dieser Nacht arbeitete ich von 20 bis 24 Uhr im Maschinenraum. Um 23.56 Uhr kam ich an Deck. Die Sterne schienen hell, es war sehr klar und ich konnte sehr weit sehen. Die Schiffsmaschinen hatten um 22.30 Uhr gestoppt und das Schiff driftete im Treibeis. Ich schaute über die Reling nach Steuerbord und sah die Lichter eines sehr großen Dampfschiffes etwa 10 Meilen entfernt. Die Brücke und der Ausguck müssen Sie auch gesehen haben. Um Mitternacht ging ich in meine Kabine. Ich legte mich hin, konnte aber nicht schlafen. Nach einer halben Stunde stand ich wieder auf, um eine Zigarette zu rauchen. Wegen der Fracht konnte ich nicht im Zwischendeck rauchen und ging deshalb an Deck. Ich war etwa 10 Minuten an Deck, als ich von Steuerbord aus, etwa 10 Meilen entfernt, eine weiße Rakete aufsteigen sah. Ich dachte zuerst, es wäre eine Sternschnuppe. Aber nach 7 oder 8 Minuten sah ich an der gleichen Stelle eine zweite Rakete. Und ich sagte mir, da ist ein Schiff in Not. Es war nicht meine Aufgabe, Brücke und Ausguck darauf hinzuweisen, aber Sie müssen es selbst gesehen haben. Ich ging dann schlafen, bis ich um 6.40 Uhr vom Chefmaschinisten geweckt wurde. Der sagte, steh auf, wir müssen helfen, die Titanic ist untergegangen. Ich ging auf meine Wache und hörte, wie sich der zweite und vierte Maschinist unterhielten. Der zweite Maschinist sagte, er hätte vom Offiziersanwärter erfahren, dass der Kapitän vom zweiten Offizier über die Raketen unterrichtet worden wäre. Der Kapitän hätte daraufhin befohlen, so lange Lichtsignale zu morsen, bis Antwort käme. Es sei aber keine Antwort gekommen. Der zweite Maschinist war aber der Meinung, der Kapitän hätte unbedingt den Funker wecken lassen müssen. Fast die ganze Mannschaft sah später diese Unterlassung des Kapitäns als grobe Fahrlässigkeit an. Ich selbst versuchte, einige Leute zu überreden, gegen das Verhalten des Kapitäns zu protestieren. Aber die meisten lehnten dies ab, weil sie um ihre Stellungen fürchteten. Ich bin absolut sicher, dass die Kalifornien höchstens 10 Meilen von der Titanic entfernt war. Wenn sie mehr als 10 Meilen entfernt gewesen wäre, hätte ich sie nicht sehen können. Und ich sah sie sehr deutlich. Ich habe keine persönlichen Motive, den Kapitän bzw. die Offiziere des Schiffes böswillig zu beschuldigen. Aber ich fühle mich aus Gewissensgründen verpflichtet, diese Erklärung abzugeben. Gezeichnet Ernest Gill am 24. April 1912. Ich frage Sie, Mr. Gill, entspricht diese Erklärung der Wahrheit? Ja, Sir. Wohin fuhr die Kalifornien? Wir hielten Kurs von London auf Boston. Wie lange, nachdem die Raketen abgeschossen worden waren, hat die Kalifornien die Fahrt zur Unglücksstelle aufgenommen? Ich weiß nicht genau, wann sie losfuhr. Es muss so um 6 Uhr herum gewesen sein. Haben Sie nicht angegeben, Sie wurden erst um 6.40 Uhr geweckt? Ja, Sir. Woher wissen Sie dann, dass die Kalifornien die Fahrt schon um 6 Uhr aufgenommen hat? Ja, das weiß ich von meinen Kameraden. Habe ich das richtig in Erinnerung behalten, Mr. Gill, dass Sie glauben, die Raketen, die Sie in der fraglichen Nacht gesehen haben, seien nicht einmal 10 Meilen von der Kalifornien entfernt abgeschossen worden? Es können auf keinen Fall mehr als 15 oder 20 Meilen gewesen sein. Man kann nämlich keine 20 Meilen weit sehen. Sind Sie fest davon überzeugt, dass das betreffende Schiff die Titanic gewesen sein muss? Ja. Und ich bin da derselben Meinung wie die meisten Kameraden von unserer Mannschaft. Die sagen alle, es muss die Titanic gewesen sein. Sind Sie inzwischen abgemustert oder hat man Sie von der Kalifornien entlassen? Nein, Sir. Ich gehöre noch zum Schiff. Mr. Gill, ich denke, das ist alles im Augenblick. Vielen Dank. Ich bitte nun Mr. Lord, den Zeugenstand zu betreten. Mr. Lord, schwören Sie vor diesem Ausschuss, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Wie lautet Ihr vollständiger Name und wo wohnen Sie? Stanley Lord, Liverpool, England. Wie lange fahren Sie zur See? Seit 20 Jahren. Sie sind Kapitän der Kalifornien. Ja, Sir. Captain, Sie haben am Sonntag, dem 14. April, mit der Titanic Funkkontakt aufgenommen. Ja, Sir. Wollten Sie der Titanic eine Mitteilung machen? Ja, Sir. Welchen Inhalts? Wir waren seit einiger Zeit vom Treibeis umgeben. Das wollten wir der Titanic mitteilen. Hat die Titanic darauf geantwortet? Oh ja, Sir. Der Funker antwortete, er hätte Wichtigeres zu tun. Wir sollten ihn nicht mit Bagatellen meldigen. Haben Sie noch weitere Verbindungen mit der Titanic aufgenommen? Nein, Sir. Hielten Sie es nicht für notwendig, Ihre Eiswarnung zu wiederholen? Nein, Sir. Mitteilungen dieser Art sind heutzutage reine Höflichkeitsmaßnahmen. Die Schiffe, die in unserer Zeit gebaut werden, gelten als unsinkbar. Eis stellt für diese Schiffe im Allgemeinen keine unmittelbare Gefahr mehr dar. Wir geben zwar solche Meldungen grundsätzlich weiter, aber wir messen ihnen keine ausschlaggebende Bedeutung bei. Wie weit waren Sie mit der Kalifornien zur Zeit des Unglücks von der Titanic entfernt? Ich kann das nur vermuten. Schätzungsweise 20 Meilen. Haben Sie die Titanic im Laufe des Sonntags gesehen, Captain? Nein, Sir. Sind Sie ganz sicher? Völlig sicher. Hat jemand aus Ihrer Mannschaft Ihnen gegenüber behauptet, er habe ein Schiff gesichtet, von dem er annehme, es sei die Titanic gewesen? Nein, davon ist mir nichts bekannt. Captain, wir gehen nach dem bisherigen Stand der Untersuchungen davon aus, dass die Titanic nach der Kollision mit dem Eisberg Notrufe gesendet hat. Haben Sie solche Notrufe empfangen? Nein, Sir. Und Sie hätten sie doch aber normalerweise empfangen müssen, nicht wahr? Es sind aber keine Notrufe empfangen worden, Sir. Captain Lord, trifft es zu, dass Ihr Funker von Ihnen keine offizielle Anweisung hatte, in der Nacht von Sonntag, dem 14. auf Montag, den 15. April, dienstbereit zu sein? Ja, Sir, das trifft zu. Er war also nicht im Diensteinsatz. Nein, Sir. Ist die Annahme richtig, dass, wenn der Funker den Notruf empfangen hätte, Sie der Titanic hätten zu Hilfe kommen können? Ja, Sir, das halte ich für wahrscheinlich. Wären Sie zu Hilfe gekommen? Gewiss, Sir. Captain, haben Sie die Lichtsignale gesehen, die in der fraglichen Nacht von der Titanic abgegeben wurden, die Leuchtraketen oder Morsezeichen? Nein, Sir, ich nicht. Der wachhabende Offizier sah einige Signale, aber er sagte, es wären keine Notsignale. Keine Notsignale? Nein. Warum macht er dann Meldung? Verzeihung, würde mir der Herr Vorsitzende gestatten, die Ereignisse mal so zu berichten, wie sie sich tatsächlich abgespielt haben? Bitte, Mr. Lord. Als ich am 14. April gegen 22.30 Uhr auf die Brücke kam, machte ich den wachhabenden Offizier auf ein eigenartiges Licht aufmerksam, das ich in einiger Entfernung am Horizont beobachtet hatte. Nach einer Weile erklärte der Offizier, seiner Meinung nach handelte es sich bei dem Licht lediglich um einen Stern. Damit hatte sich der Fall für mich zunächst erledigt. Später meldete mir der wachhabende Offizier, habe jetzt ein größeres Licht gesehen, und zwar in ziemlicher Nähe, etwa nur 4 bis 5 Meilen von uns entfernt. Ich wollte zur Funkkabine, um Näheres zu erfahren, traf aber den Funker auf halbem Weg. Ich fragte ihn, ob er etwas von einem Schiff in unserer Nähe wüsste. Darauf sagte er, das ist die Titanic. Das erschien mir aber unmöglich, und ich antwortete, die Titanic könne das nicht sein. Auf alle Fälle aber gab ich den Befehl, das unbekannte Schiff anzumorsen. Wir haben ziemlich starke Morselampen an Bord. Es kam aber keine Antwort. Nach der Wachablösung kam der zweite Offizier auf die Brücke. Dem gab ich Anweisung, das Schiff im Auge zu behalten. Um 1:15, ich war inzwischen schlafen gegangen, weckte mich der zweite Offizier und teilte mir mit, das fremde Schiff feuere Raketen ab, antworte aber nicht auf die von uns ausgesandten Morsesignale. Ich befahl, weiter morsen zu lassen und nach dem Namen des Schiffes zu fragen. Da ich danach nichts mehr hörte, schlief ich wieder ein. Sie erfuhren also nichts Näheres über das Schiff? Nein. Erst wieder gegen 3:30. Ich erinnere mich schwach im Halbschlaf, dass der Offiziersanwärter kam. Ich fragte ihn, was los sei, ob er etwas über das fremde Schiff erfahren hätte, aber er sagte nur, er hätte nichts mehr von dem Schiff gesehen. Dann nahm ich an, das Schiff sei in südlicher Richtung weitergefahren und bin wieder eingeschlafen. Captain, ist es richtig, dass Morsesignale eine Art Verständigungssprache im Schiffsverkehr sind? Ja, Sir, so kann man das sagen. Kann man sagen, dass auch Raketen diesem Zweck dienen? Im Allgemeinen ja, Sir. Wäre es dann also nicht Ihre Pflicht gewesen, mit dem Absender der Raketen Kontakt aufzunehmen, um zu ergründen, was passiert war? Wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber unsere Morsezeichen blieben unbeantwortet. Warum waren Sie so sicher, dass die Raketen nicht von der Titanic abgefeuert worden waren? Ich wusste, dass die Titanic von uns über 20 Meilen entfernt sein musste. Auf diese Entfernung hätte man die Raketen nicht wahrnehmen können. Sie sind also davon ausgegangen, dass die Raketen nicht von der Titanic, sondern von einem anderen Schiff abgefeuert worden waren? Ja. Was für ein anderes Schiff hätte das denn gewesen sein können? Ich weiß es nicht. Ein normales Lastschiff vermutlich. Da dieses Schiff offenbar in Not geraten war, hätten Sie nicht etwas tun müssen, um diesem Schiff Hilfe zu leisten? Sir, da unsere Morsesignale unbeantwortet blieben, bin ich davon ausgegangen, dass eine Hilfe unsererseits nicht nötig war. Außerdem hatten wir wegen des Treibeises unsere Fahrt gestoppt. Wenn Sie gewusst hätten, dass die Titanic in Seenot geraten war, hätten Sie sich dann in Bewegung gesetzt, um zu helfen? Das ist selbstverständlich. Captain Lord, wann sind Sie am Montagmorgen gestartet, um die Unglücksstelle zu erreichen? Um 6:00. Und wann haben Sie das Ziel erreicht? Um 8:30. Sie brauchten also 2,5 Stunden für eine Entfernung von, wie viel Meilen sagten Sie, 20? Circa 20 Meilen, ja, Sir. Wissen Sie, wie lange die Carpathia gebraucht hat? Nein, Sir, nicht genau. Sie brauchte 4 Stunden. Na. Und wissen Sie, wie weit die Carpathia entfernt war? Nein, Sir. 58 Meilen. Sie waren nur etwa 20 Meilen entfernt. Ja, Sir. Wie lange nach der Carpathia sind Sie an der Unglücksstelle eingetroffen? Ich weiß es nicht. Sie holten gerade das letzte Boot ein. Haben Sie Treibgut gesehen, als Sie an der Unglücksstelle ankamen? Ja, Sir. Haben Sie auch Menschen gesehen, tot oder lebend? Nein, Sir. Wie lange blieben Sie an der Unglücksstelle? Bis 11:20. Dann gingen wir wieder auf unseren Kurs. Captain Lord, könnten Sie uns sonst noch etwas mitteilen, was für die Untersuchung der Katastrophe und ihrer Ursachen von Wichtigkeit sein könnte? Nein, Sir, das kann ich nicht. Vielen Dank, Captain Lord. Sie können im Saal Platz nehmen. Ich erteile nun das Wort Mr. John Knapp. Mr. Knapp, schwören Sie vor diesem Ausschuss, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Mr. Knapp, würden Sie uns Ihren vollständigen Namen nennen und das öffentliche Amt, das Sie begleiten? John J. Knapp. Ich bin Kapitän der Marine der Vereinigten Staaten. Derzeit bin ich als Hydrograph im Navigationsbüro des Marineministeriums in Washington beschäftigt. Würden Sie uns bitte Ihr Gutachten vortragen, Sir? Gern. Hier ist eine Skizze, die das Katastrophengebiet zeigt. Ich will sie Ihnen gern erklären, wenn ich darf. Ja, bitte sehr. Hier ist das Eisfeld. Hier die Position der Titanic. Und hier die der Kalifornien, wie sie uns der Kapitän des Schiffs mitgeteilt hat. Was bedeuten die Kreise? Der äußere Kreis um jedes Schiff ist mit einem Radius von 16 Meilen geschlagen. Das ist die äußerste Entfernung, die die Erdkrümmung zulässt, um von Deck eines Schiffes aus Lichtsignale wahrzunehmen, die von Bord eines anderen Schiffes aus abgegeben wurden. Aha. Der innere Kreis ist mit einem Radius von 7 Meilen geschlagen. Das ist die Entfernung, bei der die Erdkrümmung noch zulässt, die Lichter der Kalifornien zu sehen, wenn man sich in den Rettungsbooten, also knapp über dem Meeresspiegel, befindet. Hm. Geht man von der Position der Titanic zum Zeitpunkt des Unglücks aus, die in den Aussagen übereinstimmend angegeben ist, dann ist es wahrscheinlich, dass sich die Kalifornien innerhalb des 16-Meilen-Kreises befunden haben muss. Und wenn es zuträfe, dass die Lichter der Kalifornien von den Rettungsbooten aus nicht mehr gesehen werden konnten, dann müsste sich die Kalifornien außerhalb des 7-Meilen-Kreises befunden haben. War denn das der Fall? Nein. Die Lichter konnten, wie wir von zahlreichen Zeugen gehört haben, von den Rettungsbooten aus gesehen werden. Und da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass zwischen der Titanic und der Kalifornien sich noch ein anderes Schiff befunden hat, darf die Hypothese gewagt werden, dass die Kalifornien sich etwa hier befunden haben könnte. Was bedeutet das? Wenn wir die Position zugrunde legen, die der Kapitän der Kalifornien angegeben hat, dann hätte das Schiff die Unglücksstelle spätestens in 2 Stunden erreichen müssen. Wenn wir aber die hypothetische Position als gegeben ansehen, dann hätte die Kalifornien die Titanic in etwas mehr als 1 Stunde erreichen können. Da wir wissen, dass die Titanic sich nach der Kollision noch 2 Stunden und 45 Minuten über Wasser gehalten hat, erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Mr. Knapp, Sie gehen also davon aus, dass sich zwischen der Kalifornien und der Titanic kein anderes Schiff befunden hat. Ist das richtig? Ich habe einige Zeugenaussagen selbst gehört, andere habe ich gelesen. Nach Kenntnis dieser Aussagen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass, falls dort ein Schiff gewesen wäre, dieses Schiff von anderen Schiffen am nächsten Morgen hätte gesichtet werden müssen. Außerdem liegt im hydrographischen Büro keine Meldung darüber vor, dass sich in dem fraglichen Gebiet, zu der in Frage kommende Zeit, ein weiterer Dampfer befunden haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit deutet also darauf hin, dass die Kalifornien dasjenige Schiff gewesen ist, das zum Zeitpunkt des Unglücks der Titanic am nächsten gelegen hat. Mr. Knapp, wir danken Ihnen für Ihre Ausführungen. Bilanz. Tragödie im Ozean. Größte Schiffskatastrophe der Neuzeit. Luxusdampfer rammt Eisberg. Unsinkbares Schiff im Atlantik versunken. 705 Menschen gerettet. 1503 ertrunken. Schuldfrage noch ungeklärt. Am 21. April 1912 tritt in New York ein Untersuchungsausschuss des amerikanischen Senats zusammen, um die Ursachen zu erforschen. Die Schuldfrage bleibt ungeklärt. Widersprüche. Ungeklärte Sachverhalte. Bewusste oder fahrlässige Verdunklung der Wahrheit. Mangelnde Entschiedenheit bei der Wahrheitsfindung. War der amerikanische Untersuchungsausschuss überhaupt autorisiert, Licht in das Dunkel zu bringen, Antwort auf die Frage nach Schuld zu finden, ein Urteil zu sprechen im Namen des Volkes gegen die, die den Tod von mehr als 1500 Menschen verschuldet, verursacht oder nicht verhütet hatten? Nein. Denn der amerikanische Untersuchungsausschuss hatte keinerlei gerichtsähnliche Befugnisse. Seine Funktion blieb allein auf das eine Ziel beschränkt, die Ursachen des Unglücks herauszufinden, nicht menschliches Versagen nachzuweisen. Seine vornehmste und einzige Aufgabe war es, ähnliche Katastrophen wie die des Untergangs der Titanic durch Veranlassung geeigneter gesetzlicher Verfügungen für alle künftigen Zeiten zu verhindern. Diese Aufgabe hat der Ausschuss erfüllt. Bleiben also die vielen offenen Fragen. Bleiben die Widersprüche. Die Halbwahrheiten. Die rätselhaften Erscheinungen und geheimnisvollen Wahrnehmungen. Die Ungereimtheiten. Die halbherzigen Behauptungen und ängstlichen Rückversicherungen. Die vagen Andeutungen. Die unfreiwilligen Enthüllungen und sorgfältigen Verschleierungen. Die falschen Aussagen aus falsch verstandener oder erzwungener Loyalität. Bleiben also all diese offenen Fragen ein für alle Mal ungeklärt? Sie müssen es wohl, denn die, die Antwort hätten geben können, gibt es nicht mehr. Charles Herbert Lightoller, zweiter Offizier auf der Titanic, versah bis zum Zweiten Weltkrieg seinen Dienst auf verschiedenen Schiffen der White Star Line. Er starb im Dezember 1952. Harold Godfrey Lowe, der fünfte Offizier der Titanic, verließ die White Star Line, diente im Ersten Weltkrieg in der British Navy, wurde zum Commander befördert und lebte bis 1944. Frederick Fleet, der Auscook, hatte Schwierigkeiten mit seiner vorgesetzten Dienststelle. Grund war seine Indiskretion, vor dem Untersuchungsausschuss das Fehlen von Ferngläsern auf der Titanic erwähnt zu haben. Fleet beging im Jahre 1965 Selbstmord. Stanley Lord, Kapitän der Kalifornien, musste sich zweimal wegen unterlassener Hilfeleistungen vor Gericht verantworten. Er wurde beide Male aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Kapitän Lord starb in hohem Alter 1962. Ziehen wir dennoch Bilanz aus dem, was wir hörten. Wenn schon auch wir die Schuldfrage nicht klären können. Eins können wir tun. Zusammentragen, was sich nicht reimte. Die Unwahrheit, dort wo sie erkennbar wurde, herausstellen. Die Widersprüche aufdecken. Die kapitalen Fehler und Unterlassungen, die letztlich das Desaster ermöglichten, beim Namen nennen. Einer der Gründe für das, was geschah, war Arroganz. Die blinde, überhebliche, kritiklose Gläubigkeit gegenüber technischer Allmacht und Perfektion. Bunker aus Stahl. Unsinkbar. Katastrophensicher. Titanisch. Warnungen wurden nicht ernst genommen. Ein Funkspruch, der auf die Eisgefahr hinweist, wird hochmütig ignoriert. Die Mannschaft der Titanic war auf den Katastrophenfall kaum vorbereitet. Die Schiffsleitung hält es nicht für notwendig, eine Alle-Mann-Übung abhalten zu lassen, bei der jeder Seemann über seine Aufgaben in Notsituationen instruiert wird. Die Titanic war für den Ernstfall völlig ungenügend ausgerüstet. Die vorhandenen Rettungsboote hätten, selbst bei voller Ausnutzung der Belastbarkeit, nicht einmal ausgereicht, um die Hälfte aller Schiffsinsassen aufzunehmen. Gefahren wurden unterschätzt. Selbst als die Kollision mit dem Eisberg Gewissheit ist, hält die Schiffsleitung den Unfall zunächst noch für harmlos. Der zweite Grund für den Umfang der Katastrophe. Menschliches Versagen. Hochmut. Leichtfertigkeit. Borniertheit. Gleichgültigkeit. Sturheit. Selbstherrlichkeit. Ignoranz. Verantwortungslosigkeit. Mr. Smith, den Kapitän der Titanic, der mit zu den Opfern der Katastrophe zählt, trifft die Schuld. Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen, die die Katastrophe hätten verhindern oder zumindest in ihren Auswirkungen abschwächen können, außer Acht gelassen zu haben. Kapitän Smith ließ sich vom Vertrauen an eine unfehlbare Technik berauschen. Er geht mit einer viel zu kleinen und nicht genügend ausgebildeten Mannschaft auf Fahrt. Er lässt keine Probeübungen abhalten. Er ignoriert die Eiswarnungen. Er hält eine Herabminderung der Fahrtgeschwindigkeit auch angesichts der Eisgefahr nicht für notwendig. Er besiegelt das Schicksal des von ihm befehligten Schiffes und seiner Insassen durch eine wahrscheinlich verhängnisvolle Fehlentscheidung in einem entscheidenden Augenblick kurz vor der Havarie mit dem Eisberg. Er versäumt es, unmittelbar nach der Kollision für alle Passagiere Alarm zu geben. Er gibt keine Anweisung, den Passagieren der dritten Klasse den Zugang zum Bootsdeck und damit zu den Rettungsbooten freizugeben. Mr. Lightoller, den zweiten Offizier, trifft die Schuld, vor dem Unglück die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Schiff vernachlässigt und danach übertrieben zu haben. Charles Lightoller fehlte es an Weitblick und Übersicht. Es bereitet ihm Schwierigkeiten, ungewohnte Situationen einzuschätzen und zu bewältigen. Er legt zum Beispiel bei der Beladung der Rettungsboote die Sicherheitsvorschriften engherzig aus. Bei der Beschreibung der Rettungsmaßnahmen vor dem Untersuchungsausschuss verstrickte er sich in Widersprüche. Er beruft sich auf Vorschriften, wo es um Menschenleben geht. Variiert dann die Auslegung der Vorschriften nach eigenem Gutdünken. Lässt die Boote kurz hintereinander erst mit 25, dann 30, kurz darauf 40 und schließlich gar 45 Personen beladen. Weiß angeblich nichts von Hunderten von Frauen und Kindern, die auf den Zwischendecks eingesperrt sind. Weiß er es wirklich nicht? Oder hat er es vergessen? Ist es ihm gleichgültig? Oder ordnet er Menschen nach Schiffsklassen ein? Nur die Erstklassigen haben ein Anrecht, gerettet zu werden? Die Drittklassigen haben zu warten? Mr. Fleet, den Ausguck auf der Titanic, trifft die Schuld nicht energisch gegen offensichtliche Missstände, zum Beispiel die mangelhafte Ausrüstung mit Ferngläsern, protestiert und wichtige Wahrnehmungen, zum Beispiel die des sich rapide nähernden Eisbergs, nicht mit dem gehörigen Nachdruck weitergemeldet zu haben. Indessen sollten Fleets Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss unter dem Aspekt der Abhängigkeit Untergebener von ihren Vorgesetzten gesehen werden. Typisch für Mr. Fleets Stellung und Selbstverständnis ist seine eigene Aussage: Wir haben nur Befehl, Meldung zu machen, wenn wir etwas sehen, sonst nichts. Mr. Lowe, den fünften Offizier der Titanic, trifft die Schuld, sich bei seinen Handlungen, nachdem das Unglück geschehen war, nicht von Besonnenheit und Umsicht, sondern von Rigorosität und Rücksichtslosigkeit haben leiten zu lassen. Es ist zu vermuten, dass Lowe darüber Bescheid wusste, dass Passagiere der dritten Klasse, darunter auch Frauen und Kinder, auf dem Zwischendeck eingeschlossen waren. Ferner ist nicht auszuschließen, dass Lowe es war, dessen Pistolenkugel einer der Passagiere beim vorschriftswidrigen Versuch, eins der Rettungsboote zu besteigen, tödlich traf. Stanley Lord, Kapitän der Kalifornien, trifft die wohl schwerste Schuld, nämlich aus Nachlässigkeit Hilfe verweigert zu haben. Hilfe, durch die Hunderte von Menschenleben hätten gerettet werden können. Lords Schuld wiegt besonders schwer, weil sein Verhalten durch keine Notsituation bedingt war. Darüber hinaus muss vermutet werden, dass der Heizer, Mr. Gill, der eine Erklärung zu Ungunsten seines Kapitäns abgegeben hatte, von diesem selbst oder von dessen Auftraggebern dermaßen unter Druck gesetzt wurde, dass er bei seiner späteren Vernehmung einen Teil seiner Aussagen dementierte und einen anderen Teil abschwächte. Festzustehen scheint, dass die von Kapitän Lord befehligte Kalifornien von allen für eine Rettungsaktion in Frage kommenden Schiffen die geografisch günstigste Position zur havarierten Titanic einnahm. Fest steht auch, dass Kapitän Lord, obwohl er über die von seinen Offizieren beobachteten Raketensignale unterrichtet war, keine Anstalten machte, der Ursache des offensichtlichen Notrufs eines fremden Schiffs nachzugehen. Fest steht, dass der Kapitän der Kalifornien seinem Schlafbedürfnis den Vorrang gab vor seinem Verantwortungsbewusstsein. Nicht von der Hand zu weisen ist zudem der Verdacht, dass sich am Morgen nach der Katastrophe die Kalifornien zunächst von der Unglücksstelle entfernte, statt sich ihr auf schnellstem Wege zu nähern. Tragödie im Ozean. Größte Schiffskatastrophe der Neuzeit. Unsinkbares Schiff im Atlantik versunken. 705 Menschen gerettet. 1503 ertrunken. Untergang der Titanic. Geschehen am 15. April 1912. Und heute? Ein Fall, der nicht mehr denkbar ist. Der blinde Glaube an technische Unfehlbarkeit? Existiert er nicht mehr? Sind Wachsamkeit, Verantwortungsbewusstsein und gemeinnützige Vorsorge an seine Stelle getreten? Es wäre zu wünschen, denn nicht nur angeblich unsinkbare Schiffe können sinken, auch angeblich gegen alle denkbaren Unfälle gefeite Atomkraftwerke können. Oder können sie nicht?